hab ich. Ich brauche auf der Party auch immer drei Strohhalme. Aber dafür habe ich einen viel besseren Preis-Leistungs-Verbrauch. Zwei Nasen. Eine zum Putzen, eine zum Benutzen.